السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, sein unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist und der letzte aller Propheten ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit ihm zusammen am Tag der Auferstehung versammeln unter seiner Fahne und uns aus seiner Hand zu trinken geben, sodass wir danach nie wieder durstig sein werden. Heute inshallah ta'ala, die Geschwister, machen wir weiter mit dem 396. Hadith. Wir sind angekommen auf der Seite 210, der letzte Hadith aus dem zweiten Unterkapitel dazu. Und wir haben uns beim letzten Mal einige Hadithe angeschaut in Bezug auf die Gebetszeiten. Und das ist jetzt noch einmal ein abschließender Hadith als schöne Erinnerung für das, was im letzten Unterricht stattgefunden hat. Hadith von Abdullah ibn Amr. Er berichtet, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Zeit des Dhuhr dauert so lange, bis die Asr-Zeit eintrifft. Und die Asr-Zeit dauert so lange, bis die Sonne gelblich wird. Die Maghrib-Zeit dauert so lange, bis das Abendrot verschwindet. Und die Isha-Zeit dauert bis zur Hälfte der Nacht. Die Fajr-Zeit hält an, solange die Sonne noch nicht aufgegangen ist. In diesem Hadith von Abdullah ibn Amr, dieser Hadith gilt als ein späterer Hadith als der von Abdullah ibn Abbas und Jibril, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam das Gebet bei der Kaaba leitete oder vormachte. Und in diesem Hadith sagt er, die Zeit des Dhuhr dauert so lange, bis die Asr-Zeit eintrifft. Das wäre ein Beweis für den Gelehrten, die der Ansicht sind, dass es keine übereinstimmende Zeit zwischen Asr und Dhuhr gibt, also keine Phase, in der beide Gebete verrichtet werden dürfen, sondern sobald die Dhuhr-Zeit endet, beginnt die Asr-Zeit. Und die Asr-Zeit dauert so lange, bis die Sonne gelblich wird. Und das ist, wie wir gesagt haben, gemeint, dass die Sonne ihre grelle Strahlung verliert und man auf sie schauen kann. In diesem Moment ist die erste Phase des Asr-Gebetes vorbei. Und die erste Phase ist die sogenannte freiwillige Phase. Und die zweite Phase, haben wir gesagt, ist die Phase, in der man nicht die Wahl hat, das Gebet zu verrichten, sondern man dass man das Gebet nur in dieser Zeit verrichten darf und absichtlich dorthin hinausschieben darf, wenn es dafür einen dringenden Grund gibt. Die Maghrib-Zeit dauert so lange, bis das Abendrot verschwindet. Und das zeigt eben, dass der Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhuma an dieser Stelle eben nicht die Endzeit vom Maghrib mitgeteilt hat. Denn wir haben ja gesagt, dass manche Gelehrte die Zeit des Maghrib-Gebetes sehr eng sehen, nur so viel, wie man gerade sein Wudu verrichten kann und das Gebet verrichten kann und die Sunna verrichten kann. Aber richtigerweise, dieser Hadith ist ein späterer Hadith. Entweder sagen wir, der von Ibn Abbas hat nur die bevorzugten Zeiten erwähnt, und dass es bevorzugt ist, Maghrib-Zeit am Anfang der Zeit zu verrichten. Und danach, oder dieser Hadith ist in diesem Fall aufgehoben, in dieser Stelle aufgehoben, und Allah subhanahu wa ta'ala hat es den Gläubigen erleichtert und die Maghrib-Zeit erweitert, bis das Abendrot verschwindet und die Isha-Zeit dadurch beginnt. Dann sagt er, und die Isha-Zeit dauert bis zur Hälfte der Nacht. Auch hier sagen wir, ist das die bevorzugte Zeit, die freiwillige Zeit, al-Waqt al-Ikhtiyari, wie man auf Arabisch sagt, ist die Zeit, in der man sich die wahlfreie Zeit sozusagen. Und Al-Waqt al-Ittirari beginnt dann danach. Deswegen, wenn jemand zum Beispiel keine Möglichkeit hatte, vorher zu beten, weil er zum Beispiel kein Wasser hatte und erst nach der Hälfte der Nacht Wasser gefunden hat, dann dürfte er in dieser Zeit sein Isha-Gebet verrichten. endgültig ist die Zeit vorbei, wie es in anderen Hadithen heißt, wenn die Fajr-Zeit eingetroffen ist. Dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, die Fajr-Zeit hält an, solange die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Und deswegen können wir zusammenfassend sagen, dass jedes Gebet, jede Gebetszeit dann endet, wenn die Gebetszeit danach beginnt, außer beim Fajr-Gebet gemäß Ijma', die endet, sobald die Sonne aufgeht. Drittens, dritte Unterkapitel, wann und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu beten pflegte. Muhammad ibn Amr, der Sohn von Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sagte, wir haben Jabir radiallahu anhu gefragt, wann der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu beten pflegte. Er sagte, er betete Dhuhr zur Mittagshitze, Asr, als die Sonne noch stark schien, Maghrib, wenn die Sonne untergegangen war, und Isha, wenn es viele Leute waren, betete er früh, und wenn es wenig waren, schob er es hinaus, und Subh in der Morgenfinsternis. In diesem Unterkapitel stellt sich die Frage, nachdem wir kennengelernt haben, wann die Gebetszeiten beginnen und wann sie enden, wann der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gebete dann letztendlich verrichtet hat. Denn was erlaubt ist, heißt ja nicht, dass es die beste Art und Weise ist, dass es die beste Art und Weise der Umsetzung ist. Und deswegen, diese Hadith jetzt zeigen uns, wann es Sunna ist, die Gebete im Allgemeinen zu verrichten. Und Jabir radiallahu anhu berichtet, er sagte, er betete Dhuhr zur Mittagshitze. Und das weist darauf hin, dass es Sunna ist, das Dhuhr-Gebet zur Anfangszeit zu verrichten, wenn es eben noch heiß ist. Allerdings, wie es in anderen Hadithen heißt, dass wenn es übertrieben heiß ist, dass wenn es besonders, die Hitze besonders stark ist, dann hat er auch manchmal, sallallahu alaihi wasallam, das Gebet hinausgeschoben. Taban, wenn wir, diese Sache ist natürlich eine relative Angelegenheit, das heißt, wenn die Leute empfinden, dass es anstrengend ist, das Gebet zu verrichten, weil die Sonne stark scheint, es überschaulich ist und man und der Imam das so anordnet, dann ist das sicherlich in Übereinstimmung mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir zum Beispiel bei uns hier in unseren Ländern schauen, ist die starke Hitze natürlich viel, viel schwächer als in der Gegend, in der der Prophet gelebt hat, sallallahu alaihi wasallam, in der die Mittagshitze schon über 50 Grad im Schatten sein kann. Ja. Und es durchschnittlich mit Sicherheit über 30 Grad sind. Das ist bei uns in unseren Gegenden hier vielleicht Sommertemperatur. Aber trotzdem heißt es nicht, dass man das nicht auch anwendet, weil es geht ja um das subjektive Empfinden. Und die Sachen sind ja sind relativ. Also was wir hier besonders warm empfinden, kann für andere Leute besonders sehr angenehm sein. Und was wir besonders, was andere sehr kalt empfinden, kann für uns wiederum normal sein. Ja? Und deswegen diese Sachen überlassen wir dem subjektiven Empfinden der Leute. Dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, Asr, als die Sonne noch stark schien. Also, weil wir haben ja gesagt, dass die Asr-Zeit, die bevorzugte Zeit, die freiwillige Zeit, endet, sobald die Sonne ihre grelle Farbe verliert. Und das heißt, er hat es noch vorher verrichtet, sallallahu alaihi wasallam. Maghrib, wenn die Sonne untergegangen war, das heißt, sobald die Sonne untergegangen war, also auch wiederum zu Anfang der Zeit, und Isha, da sagt er, kommt es drauf an. Wenn es viele Leute waren, betete er früh. Und wenn es wenig waren, schob er es hinaus. Ja? Und hier zeigt sich, denn wir wissen, dass es Sunna ist, auch das Isha-Gebet hinauszuschieben. Nur, wichtiger ist die Gemeinschaft der Muslime. Das heißt, der Aspekt, dass es den Leuten leicht fällt, in der Gemeinschaft zu beten und dass wir viele Leute sind und dadurch mehr Hasanat bekommen, denn je mehr Leute in der Gemeinschaft beten, desto mehr kriegt jeder einzelne Hasanat, ist wichtiger als der Aspekt, das Isha-Gebet hinauszuschieben. Ja, weil das ist ja ein Konflikt, was ist besser, das eine oder das andere. Und hier sehen wir, das Gebet der Gemeinschaft ist besser, ja, ist wertvoller als das Gebet jetzt zur idealen Zeit zu verrichten. Und deswegen sagt er, und wenn es wenig waren, schob er es hinaus. Ja, wenig waren will, dann vielleicht auch aus einem anderen, wegen einer anderen Weisheit, denn wenn es wenig waren, wartet man, bis es mehr wird. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist, dass es nicht zu anstrengend wird für die Leute, die anwesend gewesen sind. Und hier möchte ich auch auf eine Sache hinweisen, dass der Imam in einer Moschee macht solche Entscheidungen gemäß seinem eigenen Ijtihad. Das heißt, er gibt sich Mühe, was er am sinnvollsten empfindet. Um wie viel Uhr man das Isha-Zeit am besten früher, später. Das ist Abwägungssache und das liegt in seinem Ermessen. Liegt nicht im Ermessen einer einzelnen Person. Und deswegen, der Islam schaut nicht auf einzelne Personen. Ja? Eine einzelne Person, wenn sie zum Beispiel besonders müde ist und jetzt gerade eine Situation ist, wegen der Imam das Gebet zum Beispiel eine halbe Stunde hinausschiebt oder eine Stunde hinausschiebt, war diese einzelne Person, die kann ruhig ihr Gebet dann verrichten und weggehen. Ja? Wenn sie einen Grund hat, weil sie überaus ermüdet ist und am nächsten Tag früh aufstehen muss oder was auch immer, ich weise extra darauf hin, weil manche Leute möchten gerne, dass es um sie persönlich geht, dass sie als einzelne Person berücksichtigt werden. Aber das darf nicht auf Kosten der Gemeinschaft sein. Wenn die große breite Masse oder wenn der Imam der Meinung ist, dass es für die Gemeinschaft besser ist, früher zu beten oder später zu beten, dann für dich persönlich, deine Niyya, deine Absicht ist es, mit der Gemeinschaft zu beten. Wenn es nicht geklappt hat und es nicht in deiner Hand lag, dann bekommst du inshallah die Belohnung gemäß deiner Niyya. Deswegen brauchst du keinen Aufstand machen, dich nicht aufregen oder ärgern oder ähnliches, sondern du machst deinen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu einmal besonders lange gebetet hat im Isha-Gebet und einer sich dann von der Gemeinschaft getrennt hat und alleine das Isha-Gebet verrichtet hat, hat der Prophet ihn sallallahu alaihi wasallam, hat er Mu'adh kritisiert, aber nicht denjenigen, der gebetet hat und dann weggegangen ist. Okay? Weil er hatte einen Grund dafür und deswegen daran haben wir ein schönes Beispiel und wir brauchen nicht unsere Meinung anderen Menschen aufdrängen, zumal auch du immer die Sache aus deiner Sicht siehst, aber der Imam berücksichtigt das aus der Perspektive der Mehrheit und dem, was jetzt gerade am besten ist und angemessensten ist. Im nächsten Hadith, 398, Abu Barzah radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam pflegte Dhuhr zu beten, wenn die Sonne sich neigte. Asr betete er so, dass wenn jemand bis zum Ende der Stadt ging und wieder zurückkam, die Sonne immer noch stark schien. Maghrib habe ich vergessen. Er schob Isha bedenkenlos bis zum ersten Drittel der Nacht hinaus. Das ist ein zweiter wichtiger, relevanter Hadith. Schauen wir uns aber noch die Version danach an. Dann sagte er, bis zur Hälfte der Nacht. Das heißt, ein anderer Überlieferer sagte, statt bis zum ersten Drittel, sagte er bis zur Hälfte der Nacht. Und er hasste es, vorher zu schlafen, ebenso wie das Sprechen danach. Subh betete er, wenn unser einer seinen Nebenmann, den er eigentlich kannte, nicht erkennen konnte. Und er las im Gebet zwischen 60 bis 100 Ayat. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, im Hadith, der überliefert ist von Abu Barza, radiallahu anhu, haben wir ebenfalls die bevorzugten Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und wie er es normalerweise zu machen pflegte. Er sagte, zur Dhuhr betete er, wenn die Sonne sich neigte. Das heißt, sobald die Sonne sich in Richtung Westen anfängt zu neigen. Und das bedeutet am Anfang der Zeit, wie wir letztes Mal klar gemacht haben. Dann sagte er, Asr, wenn jemand zum Ende der Stadt ging, wieder zurückkam, schien die Sonne immer noch stark. Und das ist ein Hinweis darauf, dass er es auch am Anfang der Zeit verrichtet hat, weil man immer noch viel Zeit hatte zu laufen, wieder zurückzukehren. Maghrib habe ich vergessen, und das gehört zur Gottesfurcht des Überlieferers, dass er eben nur das wiedergibt, von dem er sich sicher ist. Und solche Aussagen Magen in den Ohren von manchen Leuten so klingen, als ob er sich unsicher wäre oder kein guter Überlieferer wäre. Und die Sache ist genau im Gegenteil. Weil jeder Mensch vergisst, es gibt keinen Menschen, der nicht vergisst. Allah sagte, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا. Dein Herr vergisst nicht, das ist der Einzige, subhanahu wa ta'ala. Und darauf hinzuweisen, dass man sich sicher ist oder unsicher ist, ist im Gegenteil, ist sogar ein Beweis für die Ehrlichkeit des Überlieferers und für seine Genauigkeit. Er schob Isha bedenkenlos bis zum ersten Drittel der Nacht hinaus. Und das ist jetzt die Sache, diese Angaben, wissen wir, sind ungefähre Angaben. Denn damals hat man keine Uhr gehabt und keine Stoppuhr gehabt, sondern die Leute haben, wenn sie sich auskannten, haben sie den Sternenhimmel betrachtet. Und am Sternenhimmel oder an den Mondphasen erkennt man natürlich, aber nicht eben sekundengenau. Man erkennt ungefähr, wann das erste Drittel ist. Ne? Aber die Sache ist trotzdem, selbst wenn er es zur Hälfte der Nacht hinausgeschoben hat, oder zum Drittel der Nacht hinausgeschoben hat, kann es ja nicht bedeuten, dass es zu dem Zeitpunkt die Gebetszeit endet. Oder genau zu dem Zeitpunkt die freiwillige Zeit endet, weil du musst ja noch Wudu verrichten oder du musst ja noch dein Gebet verrichten. Okay? Das wäre so ähnlich, wie wenn ich dir sagen würde, die Fajr-Zeit endet mit dem Sonnenaufgang und ich verrichte es, wenn die Sonne aufgeht. Das kann nicht sein. Ja? Und deswegen, diese Zeiten, diese Angaben sind ungefähr, aber klar und deutlich sind sie, ist die Isha-Zeit, ist klar und deutlich zu Ende, wenn die Morgendämmerung beginnt. Weil das ist eine klare Sache, die jeder auch erkennt. Ja? Oder dass der Schatten vergrößert wird in Richtung. Weil das sind alles, das heißt, die Gebetszeiten sind genaue Zeiten. Und diese ungefähren Zeiten, wie wir gesehen haben, wann hat der Eich Asr gebetet? Ja, wenn man zum Ende der Stadt gehen würde und wieder zurückkehren würde, wäre die Sonne immer noch grell am Horizont. Weil das bedeutet, das ist eine ungefähre Angabe für diese Zeiten. Dann sagte er, er hasste es vor dem Isha zu schlafen, ebenso wie das Sprechen danach. Das ist eine Sunna unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass der Schlaf nach dem Maghrib makruh ist. Und der Grund dafür ist offensichtlich, weil man dadurch eventuell die Isha-Zeit verschläft und durchschläft bis zum Fajr oder noch später sogar. Das ist die eine Sache. Zweitens verpasst man dann auch möglicherweise sein Nachtgebet. Drittens sowieso das Gemeinschaftsgebet. Denn jeder Mensch weiß, dass wenn er in eine Tiefschlafphase fällt, die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass er danach einfach wieder aufwacht. Und er verabscheute auch, sallallahu alaihi wasallam, das Sprechen danach. Das heißt, dass man sich unterhält nach dem Isha. Nach dem Isha ist es Sunnah, dass man nach dem Sunnah-Gebet sich nach Hause begibt und sich schlafen legt. Und Makruh bedeutet, es ist erlaubt, aber besser wäre es zu unterlassen. Wann ist es in Ordnung, dass man nicht schlafen geht und nicht Makruh, wenn man etwas Besseres zu tun hat, etwas Besseres macht. Aber hier ist der Hinweis darauf, dass je später man schlafen geht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Witr-Gebet verschläft am Ende der Nacht und die größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Fajr-Gebet verschläft, gerade in den Ländern, in den Jahreszeiten, in denen die Nächte kurz sind. Deswegen, das ist eine Sache, auf die man achten sollte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es uns vorgemacht, obwohl er sich sicher war, dass er zum Ende der Nacht aufstehen würde. Dennoch hat er uns das vorgemacht, weil er uns die Vollkommenheit eben vorlebt. Dann sagte er, radiyallahu ta'ala, nur einen Hinweis, der mit dem restlichen Teil des Hadithes nichts zu tun hat. Und zwar geht es um die, Entschuldigung, erst sagt er noch das Subh-Gebet. Das Subh-Gebet ist ein Name für das Fajr-Gebet. Manchmal sagt man Fajr, manchmal sagt man Subh. Das eine ist der Morgen, das andere ist die Morgendämmerung. Das eine spricht für das andere. Manche Leute, kann sein, dass sie auch das unterscheiden zwischen dem Sunna-Gebet und dem Fard-Gebet, wie dem auch sei. Das sind synonyme Begriffe, die Zeit die Tageszeit wiedergeben. Und deswegen kann es sich immer auf das Fardgebet beziehen, auf Sunnah-Gebet, wir nehmen halt eben von dem Kontext ab. طيب, dann sagt er, das Subh-Gebet betete er, wenn unser einer seinen Nebenmann, den er eigentlich kannte, nicht erkennen konnte. Und hier sehen wir, dass es auch Sunnah ist, das Fajr-Gebet zum Anfang der Zeit zu verrichten. Im Gegensatz zu manchen Gelehrten, die ansehen, dass man das Fajr-Gebet spät verrichtet, bis die, bis es schon sehr hell geworden ist. Aber natürlich noch vor dem Sonnenaufgang. Und er las im Gebet zwischen 60 bis 100 Ayat. Und das ist relativ viel. Das ist relativ viel. Das Fajr-Gebet ist das Gebet, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam am meisten aus dem Koran Karim gelesen hat, durchschnittlich, nach den Überlieferungen. Und diese Erklärung ist der Grund dafür, warum manche Gelehrte gesagt haben, die Hadith, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Asfiru bil Fajr fa innahu a'zamu lil Ajr, das heißt, betet das Fajr-Gebet zur Zeit, wenn es schon hell wird, denn das ist gewaltiger für die Belohnung. Manche Gelehrte haben gesagt, wir vereinen die Hadithe miteinander, und wenn man diese Sunna umsetzt, dass man 60 bis 70 Ayat liest im Fajr-Gebet, dann gemeint ist in beiden Rak'at zusammen, dann ist es, und wenn man durchschnittlich schnell liest, also nicht zu schnell, nicht zu langsam, dann ist auch langsam schon, wird es langsam hell. Ja, das heißt also, manche sagen, gemeint ist bei diesem Hadith, den wir vorhin erwähnt haben, dass die Endzeit ist. Das heißt, betet das Fajr-Gebet so lange, bis es langsam hell wird, denn das ist gewaltiger für die Belohnung. Auf die Art und Weise vereinen sie alle Hadithe miteinander. Ansonsten ist das Letzte, was er gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, dass er eben zum Anfang der Fajr-Zeit sein Gebet verrichtet hat. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Viertens, die Zeit für das Dhuhr-Gebet. Also nachdem wir jetzt uns die Gebetszeiten allgemein angeschaut haben, gibt es doch ein paar Hadithe, speziell für manche Gebetszeiten, weil für sie bestimmte Regeln gelten, die nicht für andere gelten. Wie zum Beispiel, das Dhuhr-Gebet wird ja zur Mittagszeit verrichtet, zur Zeit, in der es am heißesten ist. Und deswegen gibt es dafür spezielle Überlieferung. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu sagte, ich betete mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Dhuhr und nahm wegen der starken Hitze eine Handvoll Kieselsteine, damit sie in meiner Hand abkühlten und ich sie im Sujud für meine Stirn hinlegen konnte. Aus dieser Überlieferung erkennen wir, dass es erlaubt ist, auch am Anfang der Zeit zu beten, auch wenn es besonders heiß ist. Und deswegen haben wir gesagt, das ist eine Ermessenssache des Imam. Und gerade in großen Moscheen, gerade in großen Gemeinschaften, ist es schwierig, den Leuten zu sagen, heute beten wir etwas später. Das kann man einfacher machen, wenn man in einer kleinen Reisegruppe ist. Und man zum Beispiel gerade dabei ist, das Essen zuzubereiten, und es jetzt unvorteilhaft wäre, jetzt zu essen, sondern später jetzt zu beten, sondern es wäre besser, das Gebet ein bisschen hinauszuschieben. Das ist dann einfacher, wenn man einen Überblick hat über die Gemeinschaft. Deswegen, das ist der erste Hinweis in diesem Hadith. Der zweite Hinweis in diesem Hadith ist, sehen wir, dass wenige Bewegungen im Gebet in Ordnung sind und dass wenige Bewegungen das Gebet nicht ungültig machen. Und gerade wenn es einen guten Grund dafür gibt, wie hier die Sache, dass er die Handvoll Kieselsteine genommen hat. Weil auch wenn er die Handvoll Kieselsteine vor dem Gebet genommen hat, kann ja sein, dass er sie vor dem Gebet in die Hand genommen hat, musste sie trotzdem irgendwie hinlegen, dass er dort den Sujud darauf macht. Und hier sehen wir, dass die Sahaba radiallahu anhum gebetet haben, auf dem Boden, so wie er war. Und die Moschee des Propheten war ja nicht mit Teppichen ausgelegt, und auch wenn man unterwegs war, ist das keine Selbstverständlichkeit gewesen, aber es ist erlaubt, natürlich auf Teppichen zu beten und die Moscheen mit Teppichen auszustatten, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch in bestimmten Häusern, wie es überliefert ist, hat er auf Matten oder auf Teppichen gebetet, sallallahu alaihi wasallam. 400. Hadith. Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam betete, wenn der Schatten im Sommer zwischen 3 und 5 Fuß lang war, im Winter, wenn er bis zu 7 Fuß lang war. Ja, und dann sehen wir in der Erläuterung von einem Gegenstand, dessen Schatten im Sommer zwischen 3 und 5 Fuß lang ist, kann man ableiten, wann dasselbe Gebet im Winter verrichtet wird. Ja, weil wir haben ja gesagt, dass die Phasen, dass die Tagesphasen im Sommer und im Winter unterschiedlich lang sind, und deswegen ist auch dann entsprechend der Schatten unterschiedlich lang, wallahu a'lam. Ja, weil wenn er sagt, im Winter sind es bis zu 7 Fuß und im Sommer ist es weniger, ja, weil der Tag im Winter ja kürzer ist. Also die Sonne geht schneller unter, also da wird der Schatten auch schneller größer. Aber das Interessante an der Sache ist nicht, also ist natürlich das, aber auch interessante Sache ist, dass, guck mal, wie genau die Sahaba das beobachtet haben. Seht ihr? Also die haben nicht einfach nur ihn angeschaut, wie er gebetet hat, und waren unachtsam in der Welt umhergegangen, sondern die haben geschaut, dieser Prophet, a.s.w., ist geleitet von Allah, azzawajal. Wie macht er das normalerweise? Er macht manchmal Ausnahmen, das ist richtig, aber sie haben ihn besser beobachtet als eine Kamera. Ja, besser als eine Kamera. Weil sie haben das beobachtet und sich das gemerkt, danach gehandelt und es auch den Leuten weitergegeben. Ja. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und das zeigt wirklich, also bei solchen Kleinigkeiten, dass die Sahaba wirklich eine Auswahl waren von Menschen. Ja, weil ich meine, warum haben wir solche genauen Überlieferungen nicht von anderen Propheten bekommen? Warum nicht? Warum haben die anderen Gemeinschaften solche Sachen nicht überliefert? Bis heute. Ja, als der Prophet gestorben, als er entsendet wurde, waren ungefähr 600 Jahre vorbei von Isa, oder nicht? So. Und diese Zeitspanne ist doch viel geringer als die Zeitspanne zwischen jetzt dem Propheten und heute. Über 1400 Jahre. Aber seit 1400 Jahren werden diese Aussagen des Propheten a.s.w. bewahrt und weitergegeben. Allah wollte das so, aber es zeigt eben die Stellung der Sahaba, der Tabi'in und der Ummah von Muhammad s.a.w. allgemein, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Religion bewahrt hat durch diese Ummah. Ja. Und das ist eben einzigartig, weil es gab ja über 100.000 Propheten schon. Aber warum wurde diese einzige Botschaft so bewahrt? Ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala, der ist der das bewahrt. Und deswegen, wie wir gesagt haben, wenn als Allah sagte, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, das heißt, wir haben den Koran, wir haben al-dhikr. Al-dhikr ist einer der Namen des Koran. Ja? Wa innahu ladhikrun lak. Wir haben den Koran herabgesandt und wir werden ihn auch bewahren, dann ist die Bewahrung des Koran nicht nur des Koran, sondern der Religion allgemein. Also die Bewahrung des Koran und die Bewahrung des Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Weil das eine ist erläuternd, des anderen. Deswegen, alhamdulillah, was Allah uns zu dieser Ummah gemacht hat. Abu Dharr sagte, wir waren einmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen, als der Muadzin zum Dhuhr rufen wollte. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam: "Warte, bis es kühler wird." Dann wollte er erneut den Adhan ausrufen und er sagte: "Warte, bis es kühler wird." Dies sagte er 2 oder 3 Mal, bis wir sogar die Sandhügel an ihren Schatten erkennen konnten. Dann sagte er, die starke Hitze ist von den Strahlen der Hölle. Wenn es sehr heiß ist, wartet mit dem Salah ab, bis es kühler wird. Abu Dharr berichtet also, dass eines Tages der Muadzin zum Gebet rufen wollte. Er kennt die Situation, der Muadzin kommt zum Imam, sagt ihm, ich will den Adhan auch, sagt er, nee, warte mal ein bisschen. Ein paar Minuten später kommt er, ja, aber es ist schon Zeit, ich möchte jetzt Adhan aus. Und sagt, ja, warte noch ein bisschen. Und am dritten Mal, auf jeden Fall, dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hätte ihm ja auch am Anfang schon sagen können, wir warten jetzt 10 Minuten, 20 Minuten, so lange wie man drei Gebete, lies mal die Hälfte des Koran, dann kommt wieder, hätte er ihm sagen. Aber der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat eben zwei Methoden des Unterrichtens und Lehrens angewandt. Einmal ist das Verbale, hat Leuten gezeigt, aber hat auch einmal Leuten durch, wie man sagt heutzutage, Learning by Doing beigebracht. Ja. Und das ist natürlich viel effizienter und dadurch merken die Leute sich das auch besser. Und der Beweis dafür ist, dass der Hadith uns bis heute bewahrt ist. Er sagte, warte, bis es kühler wird. Zwei, dreimal, bis wir sogar die Sandhügel an ihren Schatten erkennen konnten. Und das heißt, der größte Teil oder ein großer Teil des Dhuhr-Gebetes ist schon vorbei. Yani, weil wenn du mit dem Auge schon deutlich erkennen kannst, dass der Schatten größer geworden ist, du musst aufpassen, weil sobald der Schatten genauso groß wird wie der Gegenstand selbst, unabhängig vom Restschatten, wie wir gesagt haben, der Mittagszeit, dann ist ja die Asr-Zeit schon eingetroffen. Dann sagte er, die starke Hitze ist von den Strahlen der Hölle. Inna shiddat al-harri min fayhi jahannam. Wenn es heiß ist, wartet mit dem Salah ab, bis es kühler wird. Und das ist hier eine Angelegenheit des Verborgenen. Das ist eine Angelegenheit des Verborgenen und gehört zu dem Wissen, das Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hat. Und der gläubige Mensch nimmt die Angelegenheiten des Verborgenen so an, wie sie sind. Und lässt sich gar nicht darauf ein, solche Sachen zu erklären. Und deswegen, warum? Weil wir eben uns sicher sind und weil wir überzeugt sind, weil wir an diesen Propheten sallallahu alaihi wasallam glauben und weil das, was er sagt, nicht von ihm selbst stammt, sondern es ist eine Offenbarung, die ihm eingegeben worden ist. Wenn er sagte, sallallahu alaihi wasallam, die starke Hitze ist von den Strahlen der Hölle, dann ist das auch der Fall. Wie das der Fall ist, das interessiert uns nicht. Also wenn jemand das erklären kann, ist schön. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es ist. Von dieser Art Hadithen gibt es mehrere, wodurch Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen auf die Probe stellt. Glauben sie ihren Propheten oder glauben sie ihm nicht? Ein anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass die Sonne jeden Tag sich vor dem Thron des Alabamas niederwirft und Allah um Erlaubnis bittet, wieder aufgehen zu dürfen. Und dann geht die Sonne wieder auf und nimmt ihren Kreislauf. Weil das sind alles Hadithe des Verborgenen, an die wir fest glauben und wir sind uns dieser Sache sicherer, als wenn wir es mit eigenen Augen sehen könnten. Weil was wir mit eigenen Augen sehen können, da können wir uns täuschen. Ja, wie sieht der Mensch, sieht die Sonne geht, als würde sie im Meer untergehen oder wo auch immer. In Wirklichkeit geht sie nicht im Meer unter, wenn er sie den Sonnenuntergang betrachtet. Deswegen, die Augen können sich täuschen, die Gefühle können sich täuschen, aber die Offenbarung kann sich nicht täuschen. Deswegen, bei Al-Ghaib, das ist ja gerade, und das ist halt die Sache, die wir verstehen müssen, ich möchte das auch wirklich betonen, weil wir halt heutzutage in einer relativ materialistischen Gesellschaft sind, in der die Leute nicht mehr viel glauben an Verborgenes und nur noch sagen, ich glaube nur noch das, was ich sehen kann und so weiter und so. Das ist ein materialistisches Gedankengut, natürlich dem Islam vollkommen fern, wenn es um religiöse Angelegenheiten geht. Und wie heißt es, es ist ja gerade der Fall, dass bei verborgenen Dingen du auf die Probe gestellt wirst, ob du deinem Herrn glaubst und ob du deinen Propheten glaubst. Und deswegen, wenn du mal liest, am Anfang von Surat al-Baqarah, als Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass dieser Koran eine Rechtleitung ist für die Muttaqin, Hudan lil-Muttaqin, die erste Eigenschaft, die er danach für sie erwähnte, ist, dass sie an das Verborgene glauben. Alladhina yu'minuna bil-ghayb. Und deswegen, für dich ist die Sache ganz einfach. Du musst nur wissen, wer hat dir über das Verborgene berichtet. Ist es Allah, oder der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einem authentischen Hadith, Sache ist erledigt. Nimm es erst einmal an. Und wenn du etwas nicht verstehen kannst, dann wirf dir selbst vor, dass du es nicht verstehen kannst. Ja? Aber es kann sein, erstens, andere verstehen es, das ist Nummer eins. Und zweitens kann es sein, es gibt dafür keine überlieferte Erklärung. Aber nimm dir doch die Sahaba radiallahu anhum zum Vorbild, die auch nicht gefragt haben. Die Sahaba radiallahu anhum, die auch nicht gefragt haben. Sie hätten auch sagen können, o Gesandter Allahs, wie kann das sein? Sie haben das nicht gemacht und sie haben es einfach angenommen, weil die Quintessenz des Ganzen ist was? Du sollst dein Gebet zur Anfangszeit des Dhuhr verrichten, es sei denn, der Imam ist der Ansicht, dass man das Gebet hinausschieben soll. Denn das Hinausschieben des Gebetes hat manchmal den riesigen Vorteil, dass man mehr Khushu' hat in seinem Gebet und nicht abgelenkt wird durch die starke Hitze. Und das ist ein Vorteil, den wir daraus haben können. Denn manchmal kann es sein, dass zum Beispiel du bist auf dem Markt und dort ist und du weißt, wenn du in 5 Minuten zu Hause bist und die Gebetszeit ist immer noch da, dann würdest du zu Hause beten und es ging dir, du könntest mit mehr Khushu' zu Hause dein Gebet verrichten. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn es sehr heiß ist, wartet mit dem Salah ab, bis es kühler ist. Ibn Wahb sagte in seiner Version, denn die starke Hitze kommt von den Strahlen der Hölle. Jabir ibn Samura berichtet, dass Bilal den Adhan für das Dhuhr Salah ausrief, als die Sonne sich neigte. Fünftens, die Zeit für das Asr-Gebet. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Asr-Salah zu verrichten pflegte, während die Sonne noch ihre weißliche Farbe hatte und hoch oben stand und spürbare Hitze von sich gab. Wortwörtlich und noch lebendig war. Ja. Wäre man zu den Anhöhen der Stadt gegangen und wieder zurückgekommen, wäre die Sonne immer noch weit oben gestanden. Ma'mar berichtet, dass Az-Zuhri sagte, die Anhöhen sind 2 oder 3 Meilen entfernt. Ich denke, er sagte auch, oder 4 Meilen. Haythama sagte, mit dem Ausdruck lebendig ist gemeint, dass man ihre Hitze verspürt. Das ist das vorhin, also was übersetzt ist mit spürbarer Hitze. Oshamsu hayya. Ja, es wurde gleich übersetzt, wie man es versteht. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen doppelt gemoppelt. Aber die Erklärung im Arabischen kommt erst später. Urwa sagte, Aisha hat mir erzählt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Asr-Salat zu beten pflegte, während die Sonne noch in ihr Haus schien und noch bevor die Strahlen die Wand hochgingen. Ja, also jeder hat das aus seiner Sicht beschrieben, denn wenn du die Sonne beobachtest, wie sie in deine Fenster hineinscheint, dann kannst du auch daran festmachen, wann deine Gebetszeit ist, weil das ist etwas, das ich regelmäßig immer wieder wiederholt. Übrigens, weil der nächste Überlieferung also daif ist, was wir machen hier in den Unterrichten, wir erklären die Hadithe, das nennt man Fiqhul Hadith. Und was die Authentizität der Hadithe angeht, die kann man ja nachlesen, Alhamdulillah, steht das an den Überlieferungen steht das dran. Aber ich weise nicht bei jedem Hadith darauf hin, ist der Hadith sahih oder hasan oder daif oder was auch immer. Mache ich manchmal nicht. Aber weil entscheidend ist, auch wenn die Überlieferung nicht authentisch wäre, es gibt immer die Wahrscheinlichkeit, dass sich später im Laufe des Lebens eines Hadith-Gelehrten herausstellt, dass der Hadith doch authentisch wäre. Und gerade wenn die Inhalte für uns interessant und relevant sind, dann ist die Erklärung trotzdem interessant, weil vielleicht stimmt der Hadith überein mit anderen Überlieferungen. Wie zum Beispiel, es gibt eine Überlieferung, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Sa'd radiallahu anhu gefragt wird, nach dem Sinne, oh Gott, wie kann ich, mach Dua oder wie kann ich so sein, dass mein Gebet erhört wird? Ja. Dann sagte er, sorge dafür, dass deine Nahrung halal ist oder gut ist, wortwörtlich, dann wird auch dein Bittgebet erhört werden. Atib mat'amak takun mustajab al-da'wa. Und diese Überlieferung ist schwach. Aber inhaltlich stimmt sie, weil wir kennen die andere Überlieferung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt hat, von jemandem, der auf der Reise ist und seine Hände gen Himmel erhebt, aber sein Bittgebet wird nicht erhört. Er sagt, oh Herr, aber sein Gebet wird nicht erhört. Warum? Weil der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, was er isst und was er anhat, all das ist haram. Sagt er, wie sollte ihm dann erhört werden? Der Inhalt ist genau das Gleiche und das, was uns auch interessiert. Und nur weil dieser Wortlaut nicht authentisch ist, heißt es nicht, dass wir uns nicht für den Inhalt interessieren, der ja anderweitig bestätigt worden ist. Nur halt, man sagt nicht, der Gesandte Allahs hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Aber hier in den Hadith-Büchern hat ja der Autor immer gesagt, wer ihm diesen Hadith erzählt hat. Und dadurch ist er aus dem Schneider. Das machen wir genauso. Ja, ich lese euch ein Buch vor. Und das Buch ist überliefert von Abu Dawud über seine Lehrer mit den bekannten Überlieferungsketten, die im Arabischen geschrieben stehen. Das ist unsere Entschuldigung. Also wenn ein Hadith auch nicht authentisch sein sollte, was kann auch umgekehrt sein? Da steht der Hadith ist sahih, aber es stellt sich heraus, dass sie doch nicht sahih ist. Oder die Gelehrten sind unterschiedlicher Meinung in dieser Sache. Wir gehen diese ganze Thematik aus dem Weg, indem wir sagen, lass jedem sein Handwerk. Und unser Handwerk ist jetzt hier das Erläutern der Überlieferungen, was wir davon fiqh-technisch haben. Wallahu a'lam. Ali ibn Shayban sagte, wir kamen in Medina beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam an. Er pflegte dann das Asr-Gebet zu verrichten, solange die Sonne noch unverändert weißlich war. Ali radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam am Tag der Grabenschlacht sagte, sie haben uns vom mittleren Salah, dem Asr-Salah, abgehalten. Möge Allah ihre Häuser und Gräber mit Feuer füllen. Dieser Hadith, die Grabenschlacht, ist die Parteienschlacht Ghazwat al-Ahzab, Ghazwat al-Khandaq. An diesem Tag hat eine natürlich sehr wesentliche Schlacht stattgefunden, die zugunsten der Muslime ausgegangen ist durch die Hilfe Allahs subhanahu wa ta'ala. Und in dieser Begebenheit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Asr-Gebet erst nach dem Sonnenuntergang verrichtet und offensichtlich andere mit ihm ebenfalls. Und dieser Hadith ist aufgehoben worden durch die durch einen Vers im Koran al-Karim, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in khiftum farijalan au rukbana. Das heißt, wenn ihr in Angstzustand seid, dann betet zu Fuß oder beim Reiten. Diese Offers war noch nicht offenbart und deswegen konnten sie während der Kämpfen nicht beten. Ja. Wir haben aber durch die Surat al-Nisa kennengelernt, dass wie man betet, wenn man dem Feind gegenübersteht. Dann gibt es bestimmte Formen des Gebetes, bestimmte Art und Weise, wie man in der Gemeinschaft sein Gebet verrichtet. Und wenn es dann hart auf hart kommt im Kampf, dass man so betet, wie man eben beten kann. Aber, subhanallah, das Gebet wird niemals unterlassen. Und das ist das Entscheidende. Und das ist das, was uns zu bedenken gibt, dass der gläubige Mensch, in welchem Zustand er auch immer ist, solange er im Besitz seiner geistigen Kräfte ist, sein Gebet immer zu verrichten hat. Und deswegen müssen wir die Leute immer daran erinnern, denn es gibt manche Menschen, die, wenn sie im Krankenhaus sind und stationiert sind und liegen müssen und nicht aufstehen können, ihre Gebete vernachlässigen. Und sie denken, sie brauchen nicht beten oder sie können nicht beten. Sie sagen, ich habe einen Katheter, ich habe ein weiß nicht was und ich kann kein Gebet verrichten, ich kann nicht aufstehen, ich kann mich nicht zum Qibla wenden, dass man den Leuten beibringt, doch auch du musst beten. Auch du musst dein Salah verrichten. Wenn du nicht den Wudu verrichten kannst, dann musst du den Tayammum machen. Wenn du auch den Tayammum nicht verrichten kannst, dann betest du halt ohne. Wenn du nicht in Richtung Qibla beten kannst, dann betest du in eine andere Richtung. Aber das Gebet an sich als Salah verfällt nicht. Und, sondern dass nur derjenige Teil verfällt, den du nicht umsetzen kannst. Ja? Aber das Salah, und deswegen gibt es manche Leute leider, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, und dann ihre Gebete nicht verrichten und Gott bewahre, vielleicht sind das die letzten ihrer Tage und dann begegnen sie Allah subhanahu wa ta'ala mit Schulden, was ihre Gebete angeht. Deswegen muss man die Leute darüber aufklären und es gibt nicht etwas, ich hole die Gebete danach nach, wenn ich aus dem Krankenhaus wieder raus bin. Nein, das gibt es nicht. Sondern die Gebete, manche Gelehrte sagen, du darfst nicht mal nachholen, weil es gibt den Grund des Vergessens, es gibt den Grund des Verschlafens, das Versehen gibt es, aber das ist hier kein Versehen, sondern das ist eine Fehlinformation. Du hast absichtlich dein Gebet nicht verrichtet und du hast dich auch nicht einmal darüber informiert, sondern du hast aus dir selbst gehandelt oder du hast anderen Leuten nachgemacht, weil sie es ebenfalls machen. Aber das ist ja nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, Allah sagt, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Frag die Leute des Koran, wenn du nicht Bescheid wisst. Und nicht frag deinen Vater, frag deinen Bruder, frag deinen Sitznachbarn oder wen auch immer. Insofern ist dieser Hadith aufgehoben. Ist aufgehoben. Das heißt, man darf nicht mehr sagen, ich bete nach Ende der Zeit. Das gibt es nicht mehr. Sondern man muss sein Gebet zur richtigen Zeit verrichten. Und in diesem Hadith ist ebenfalls ein Hinweis darauf, dass das Asr-Gebet das mittlere aller Gebete ist und das erste Gebet das Fajr-Gebet ist. Wir haben ja gesagt, dass manche Gelehrte haben gesagt, dass das von der Zählung her das Dhuhr-Gebet das erste sei, weil es das erste ist, das Jibril nach der Isra-Nacht mit dem Propheten gebetet hat bei der Kaaba, radiallahu alayhi salam. Und daraus, ich weiß nicht, dass sich daraus viel ergibt, außer die Erklärung der Ayah. Denn Allah sagte, achtet auf die Gebete, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Das heißt, achtet auf die Gebete und auf das mittlere Gebet. Jetzt wissen wir, weil die Gelehrten, manche haben gesagt, haben es Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha und Fajr-Gebet gemeint. Also alle fünf Ansichten gibt es dazu. Aber die stärkste Ansicht ist zweifellos, dass es eben das Asr-Gebet ist. Und manche Gelehrte sagen auch, dass es eine, was ist, Qira'a Shadda ist, Mansucha ist, das heißt, Hafidhu ala Salat wa Salat al-Wusta, Salat al-Asr. Ja, wie es in einem manchen Masahif von Aisha radiallahu anha steht. Und deswegen richtigerweise ist das Wusta-Gebet, das mittlere Gebet, das Asr-Gebet. Der Vorteil daraus, den wir haben, für uns, unsere Hasanat, ist, dass das Asr-Gebet, Wallahu a'lam, das wertvollste aller fünf Gebete ist und das gewaltigste aller fünf Gebete ist und dass wir deswegen am ehesten darauf achten müssen, es zu verrichten. Wallahu a'lam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man salla al-bardain dakhala al-jannah. Das heißt, wer die beiden kühlen Gebete verrichtet, wird das Paradies betreten. Und damit ist das Fajr und das Asr-Gebet gemeint. Wallahu a'lam. Und aus der Ayah natürlich ergibt sich, dass es fünf Gebete sind, denn Hafidhu ala Salawat, As-Salawat ist der Plural von Salah und der kleinste Plural im Arabischen ist drei, bekannterweise. Weil im Arabischen gibt es eine Dualform. Im Arabischen gibt es eine Dualform. Das gibt es im Deutschen nicht. Im Deutschen muss man das Wort zwei sagen. Im Arabischen braucht man nicht. Und deswegen As-Salawat sind mindestens drei. Und dann sagt er, was-Salat al-Wusta und ebenso das mittlere Gebet. So, da sind wir bei vier. Bei vier gibt es kein mittleres Gebet, richtig? Also müssen es mindestens fünf Gebete sein. Und das natürlich gemäß Ijma' der Ulama. Wallahu a'lam. Abu Yunus, der Mawla von Aisha, radiallahu ta'ala anha, sagte, wann ist das Aisha-Gebet heute? 52, glaube ich. 52. Abu Yunus, der Mawla von Aisha, radiallahu ta'ala anha, sagte, Aisha ordnete mir an, für sie einen Mushaf zu schreiben. Sie sagte, wenn du zu dieser Aya kommst, sag mir Bescheid. Haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet. Und steht demütig ergeben vor Allah. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Er sagte, als ich dorthin kam, teilte ich es ihr mit und sie diktierte mir, haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet, das Asr-Gebet und steht demütig ergeben vor Allah. Dann sagte Aisha, ich hörte dies vom Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Ja, das ist, was ich gerade eben erwähnt hatte. Und diese Überlieferung öffnet für uns eine wichtige Thematik. Und zwar ist es eben die Thematik, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, wenn sie den Mushaf geschrieben haben, haben sie manchmal darin, bitte, wenn ihr euch unterhalten wollt, dann macht das draußen und stört nicht die anderen. Dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum manchmal in den Mushaf Sachen geschrieben haben, der Erläuterung willen. Und das bedeutet, wie jeder Mensch auch, also wenn ich mir etwas aufschreiben möchte in meinen eigenen Notizblock, dann schreibe ich das für mich persönlich. Ich schreibe das nicht für andere, sondern ich mache das für mich. Ich erkenne meine Schrift, ich weiß, warum ich wie was geschrieben habe. Und das ist eine Sache für mich persönlich. Und in diesem Fall, und das ist auch der Grund, warum damals dann, nachdem nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist und Abu Bakr radiallahu anhu unter seinem Kalifat der Mushaf zusammengestellt worden ist, hat man nur die Schriftstücke berücksichtigt, die vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geschrieben worden sind und für die es einen Zeugen gibt, dass das vom Propheten diktiert worden ist, alaihi salatu wasalam. Ja? Weil das, was Leute woanders geschrieben haben, ist entweder nicht fehlerfrei oder es kann sein, dass dort Notizen sind oder es kann auch sein, dass es Dinge sind, die aufgehoben worden sind. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja? Und deswegen, was ist in diesem Beispiel hier, dass sie gesagt hat, das Wort Salat al-Asr hinzugefügt hat in ihrem Mushaf, ist entweder eine aufgehobene Lesart oder, was auch sehr wahrscheinlich ist, dass das eine Erläuterung ist, die sie hinzugefügt hat, erläutert. Sie hat gesagt, ich hörte dies vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, aber was ist damit gemeint? Ich hörte ihn das so lesen als Teil des Koran oder ich hörte ihn das sagen, dass Al-Wusta das Asr-Gebet ist. Ja, das sind eben zwei Paar Schuhe und ist nicht klar und deutlich. Und Koran al-Karim kann niemals Allah zugeschrieben werden, bis es etwas klar und deutlich ist. Ja? Und deswegen die Sahaba radiallahu anhum, als sie den Mushaf zusammengestellt haben, geschrieben haben, waren sich am Ende einig darüber, dass das, was hier geschrieben steht, der Koran ist, so wie er, der Prophet, wie er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Tamam? Deswegen diese, das ist einer der schönen Beweise dafür, warum die Leute nicht alle Schriftstücke damals berücksichtigt haben. Denn die Schriftstücke, wie wir noch inshallah sehen werden, die vor dem Propheten geschrieben worden sind, sallallahu alaihi wasallam, wurden nach dem Schreiben korrigiert, verifiziert, dem Propheten sallallahu alaihi noch einmal vorgelesen, dass man sicher war, dass das richtig geschrieben worden war. Wallahu tabarak ta'ala alam. Zayd ibn Thabit sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte das Zuhur-Salah zur Mittagshitze zu verrichten. Es gab kein Gebet, das den Freunden des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam schwerer fiel. Daraufhin wurde diese Ayah herabgesandt. Haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet. Er sagte, sowohl davor als auch danach sind zwei Gebete. Also wissen wir auch aus dieser Überlieferung, dass das Asr-Gebet das mittlere Gebet ist. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Und die Tatsache, dass es ihnen schwer fiel und danach diese Anordnung kam, haltet die Gebete ein, ist eventuell ein Hinweis darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala dadurch die gläubigen Herzen festigte. Und der gläubige Mensch braucht das, wenn er sich bestätigt fühlt, dass das was anstrengend ist, aber richtig ist und gut ist, dann dadurch Allah subhanahu wa ta'ala festigt sein Herz. Abu Huraira sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer vom Asr Salah noch eine Rak'a durchführt, bevor die Sonne untergeht, hat das Asr Salah noch rechtzeitig gebetet. Und wer vom Fajr Salah noch eine Rak'a durchführt, bevor die Sonne aufgeht, hat das Fajr Salah noch rechtzeitig gebetet. Dieser Hadith ist eine weitere Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala und zeigt die große Rahma von ihm, seinen Dienern gegenüber, sodass die Endzeit des Fajr und Asr Gebetes zwar endet mit dem Sonnenauf- bzw. Untergang, aber sollte man noch vorher eine Rak'ah verrichten, schreibt Allah subhanahu wa ta'ala dem Diener das Gebet auf, als hätte er es zur richtigen Zeit verrichtet. Was für eine Gnade von ihm subhanahu wa ta'ala. Und die Frage, die sich hier noch stellt, sind vielleicht einige, aber die eine Frage ist, wenn die Zeit vom Asr oder Fajr-Gebet endet, während man am Beten ist, muss man dann das Gebet unterbrechen und später weiter beten, wie manche Gelehrte gesagt haben? Die Antwort lautet nein, sondern man verrichtet sein Gebet weiter. Man verrichtet sein Gebet weiter. Und deswegen sagen wir immer, die verbotenen Zeiten, sie beginnen für jeden Menschen individuell dann, wenn er sein Fard-Gebet verrichtet hat. Erst wenn du dein Asr-Gebet verrichtet hast, beginnt für dich persönlich deine verbotene Zeit. Erst wenn du dein Fajr-Gebet verrichtet hast, beginnt für dich die verbotene Zeit. Aber wenn du 5 Minuten vor dem Sonnenaufgang dein Fajr-Gebet noch nicht verrichtet hast, musst du dein Fajr-Gebet verrichten. Du darfst nicht sagen, das ist eine verbotene Zeit. Nein, die Verbotene hat für dich gar nicht angefangen. Wenn du 3 Minuten, 10 Minuten vor dem Sonnenuntergang dein Asr-Gebet noch nicht verrichtet hast, musst du dein Asr-Gebet sofort verrichten. Und die Zeit ist eng und du darfst nichts anderes machen, als noch den Wudu verrichten, wenn du es musst, dich reinigen und danach dein Gebet verrichten. Und du kannst nicht sagen, das ist doch eine verbotene Zeit. Eine verbotene Zeit beginnt, nachdem du dein Fard-Gebet, das Asr- oder Fajr-Gebet verrichtet hast und nicht vorher. Vorher gibt es das für dich gar nicht. Und es gibt ein paar Ausnahmen, die wir anderweitig, inshallah, erzählen werden. Al-Ala ibn Abd al-Rahman sagte, wir traten nach dem Dhuhr-Salah bei Anas ibn Malik ein. Da stand er auf, um das Asr-Salah zu verrichten. Als er fertig war, sprachen wir über das frühzeitige Beten eines Salah oder er erwähnte es. Er sagte dann, ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen, dies ist das Salah der Heuchler, dies ist das Salah der Heuchler, dies ist das Salah der Heuchler. Ihrer einer wartet ab, bis die Sonne gelblich wird, dann befindet sie sich zwischen 2 Hörnern eines Satans oder über 2 Hörnern eines Satans. Dann stellt er sich auf, betet 4 Rak'ah wie ein pickendes Huhn, in denen er Allahs wenig gedenkt. In dieser Überlieferung von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu warnt er uns vor dem Gebet des Heuchlers. Und das Gebet des Heuchlers ist das Gebet, das er nur verrichtet, um sagen zu können, ich habe das Gebet verrichtet. Es geht ihm nicht um die Qualität, es geht ihm nur darum, das Gebet verrichtet zu haben. Als wäre das Gebet etwas, das nur aus Bewegungen besteht, eine Art Gymnastik. Wo doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es kann sein, dass man sein Gebet verrichtet und von seinem Gebet nur ein Zehntel hat. Oder ein Neuntel, oder ein Achtel, oder ein Siebtel, oder ein Sechstel. Oder ein Fünftel, oder ein Viertel, oder ein Drittel, oder die Hälfte. Und das heißt, das Gebet ist gültig. Also er muss alle Bewegungen gemacht haben. Er muss alle Arkan, alle Säulen des Gebetes umgesetzt haben. Und trotzdem kann es sein, dass er nur ein Zehntel der Belohnung erhalten wird. Und das ist einer der stärksten Beweise dafür, dass es im Gebet eben nicht nur um die Bewegung geht, denn sonst wäre das Gebet desjenigen, der das Gebet schlecht gemacht hat, kennt diesen berühmten Hadith al-Musi'i Salati, das wäre, sein Gebet wäre gültig gewesen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihm, kehre zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet. Und eben so ist es mit dem Gebet des Heuchlers. Er wartet bis zum Ende der Zeit, und am Ende der Zeit, Ende der Asr-Zeit, bis die Sonne gelblich geworden ist, seht ihr, das ist eine Warnung. Deswegen haben wir gesagt, bevor die Sonne gelblich wird, ist es eine Zeit, in der du freiwillig dein Gebet verrichten kannst, in der du die Wahl hast zu verrichten. Aber danach ist es problematisch, wenn du keinen guten Grund hast, denn das ist das Gebet der Heuchler. Das ist das Gebet. Deswegen warne ich euch davor, um mich selbst, das Asr-Gebet spät zu verrichten. 10 Minuten vor dem Sonnenuntergang oder Viertelstunde vor dem Sonnenuntergang oder ähnliches. Das ist nur im Notfall, wenn man nicht anders kann. Aber ansonsten muss man sein Gebet, sein Asr-Gebet vorher verrichten. Sonst betet man das gehört auch zu Al-Ghaib, was wir nicht sehen können. Aber man betet in Richtung des Shaitan, Gott bewahre, der sich dann dort aufhält, auf eine Art und Weise, wie Allah das alleine kennt. Und die zweite Sache ist, dass er wie ein pickendes Huhn betet. Gemeint ist eben die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit. Es gibt Menschen, die, wenn sie mit dem Gesicht auf dem Boden sind, im Sujud sind, nur sehr kurz verweilen und schon wieder sich aufrecht hinsetzen und dann auch wiederum nicht lang genug sitzen und sich sofort wieder runter begeben. Das heißt, das ist dieses pickende Huhn gemeint, der vielleicht ein Korn aufpickt. Das ist ein ungültiges Gebet, denn zu den Säulen des Gebetes gehört At-Tuma'nina. Und At-Tuma'nina bedeutet, dass man in jeder Position zur Ruhe kommt. Und deswegen, das ist eine Voraussetzung. Wenn du schnell betest, dann hast du gar nicht gebetet. Der Prophet hat gesagt, kehre zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet. Aber der Mann hat das so gemacht, hat es schnell gemacht. Du musst in jeder Position zur Ruhe kommen, sonst kannst du dir das Gebet sparen. Und die dritte Eigenschaft ist, dass er Allahs wenig gedenkt. Dass er Allahs wenig gedenkt. Deswegen im Gegenteil dazu sagen wir, wer Allahs viel gedenkt im Gebet, das ist das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam und das ist das Gebet der gläubigen Menschen. Ibn Umar berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand das Asr-Salah verpasst, wird es ihm ergehen, als hätte er auf einmal seine Familie und sein Vermögen verloren. Gott bewahre, das ist auch eine Angelegenheit des Verborgenen. Wenn jemand sein Asr-Gebet verpasst, und er hat nicht gesagt hier absichtlich oder unabsichtlich, sondern es geht einfach darum, den Schock, dieses Gebet. Vorhin haben wir gesagt, das Gebet, das Asr-Gebet ist nicht nur ein Fard-Gebet, sondern es ist gleichzeitig das wertvollste aller 5 Gebete. Das heißt, wenn du so ein Gebet verpasst, geschweige dessen, dass jemand das absichtlich verstreichen lässt, dann verpasst du diese riesige Belohnung, die Allah subhanahu wa ta'ala dir hätte gut geschrieben. Und wenn du das siehst am Tag der Auferstehung, was du dadurch vergeudet hast, du hättest alles gemacht, um dieses Gebet nicht zu versäumen. Und deswegen, jeder Mensch, der ein Gebet verpasst oder verschläft oder vergisst, es ist immer eine gewisse Art Unachtsamkeit da. Ja, man stelle sich immer vor, man hätte einen lebenswichtigen Termin. Man hätte einen Termin, bei dem es um eine riesige Summe an Geld geht. Wie würde man sich darauf vorbereiten? Und wie würde man seinen Tag planen, dass man diesen Termin nicht verpasst? Und wie viele Kalender würde man benutzen, um das einzuschreiben? Wie viele Wecker würde man klingeln lassen? Und wie viele Leute würde man beauftragen, dass sie einen erinnern? Ja? Deswegen, wenn man das alles nicht macht, ist es immer eine Art Unachtsamkeit. Und deswegen ist man nie ganz unschuldig bei solchen Angelegenheiten. Und deswegen, diese Belohnung, die einem dadurch flöten geht, Gott bewahre, ist natürlich eine riesengroße Katastrophe, eine riesengroße Enttäuschung. Was hätte man bekommen, wenn, und Allah kennt die Belohnung, aber يعني wenn der Mensch wüsste, was am Ende, was er an Belohnung erhalten würde, hat der Prophet ja gesagt, عليه الصلاة والسلام, لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Das heißt, wenn sie wüssten, was welche Belohnung in den in der ersten Reihe ist, zum Beispiel, wenn man in der ersten Reihe betet oder dass man zum Gebet kommt, dann würden sie sogar kriechend zum Gebet kommen. Ja, also von wegen, ich bin müde, ich muss ausschlafen oder ich bete dann zu Hause oder ich bete im Sitzen, ich kann nicht stehen oder ähnliches. Ja, man würde alles tun, nur zum Gebet zu kommen. Und um die erste Reihe, Entschuldigung, würden sie sogar losen. Würden sie sogar losen. Warum machen die Leute das nicht? Das hängt von der Stärke und Schwäche des Iman ab. Abu Amr al-Awza'i, letzter Hadith für heute, inshallah. Abu Amr al-Awza'i sagte, dies ist, wenn alles auf dem Boden vom Sonnenlicht gelblich wird. Er war also der Meinung, dass man zu diesem Zeitpunkt sein Asr-Gebet bereits verpasst hat. Ja? Das heißt, also er meint, damit ist nicht gemeint, wenn die Sonne untergegangen ist, sondern er war offensichtlich wohl der Meinung sogar, wenn die erste Phase des Asr-Gebet vorbei ist, trifft dieser Hadith zu. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam, baraka al-Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.